mir geht es gut, nur noch im Studio, für den Fall, dass man mich sucht, mache Tracks, kriege nie genug, mir geht es gut, nur noch im Studio, für den Fall, dass man mich sucht, mache Tracks, kriege nie genug. In die Stadt in meinem Dreier-Coupé. Habe Hunger, will was essen, Taschen voller Dandier. Wenn sie fragen, wie es läuft, sag ich so, ist okay. Auf dem Konto ist mal endlich kein Minus zu sehen. Leute, die ich Freunde nenne, sind wie Fan für mich. Wenn es mir gut geht, geht's ihnen gut, denke ich. Bin auf dem Weg, bleib nicht stehen, mich hält nichts davon ab. Hab Talent, wär Verschwendung, wenn ich nichts daraus mach. Hab ich grad keine Zeit für dich, sieh davon ab. Bin ich dort, wo ich sein will, dann geb ich was ab. Dafür wach jede Nacht, bin am Blatt jede Nacht. Rap zum Takt jede Nacht, keiner der's wie ich mach. Wie im Film, wenn ich's mach, nicht viel anders als das. Lass es flown, geh ans Mike, ja, ich weiß, dass es passt. Fließt in mein Blatt, habe keine Zweifel daran, weil ich weiß, was ich kann. Mir geht es gut, nur noch im Studio, für den Fall, dass man mich sucht, mache Tracks, kriege nie genug.